Es ist 13 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Marc Weiß. Schönen guten Tag. Spahn rät zu Kontaktbeschränkungen. Österreich geht wieder in den Lockdown und das Wetter oft trüb bis 12 Grad. Deutschland muss sich in der Corona-Pandemie auf schwierige Zeiten einstellen und das gilt wohl auch für den Privatbereich. Gesundheitsminister Spahn sprach vorhin in Berlin zum ersten Mal seit langem wieder von Kontaktbeschränkungen. Die Wahrheit ist, alleine mit Impfen, mit Boostern werden wir das Brechen der Welle, das wir jetzt kurzfristig brauchen, nicht mehr erreichen. Es braucht also Maßnahmen der Kontaktbeschränkung. Einige Empfehlungen Spahns gelten auch für Geimpfte. Geimpften empfiehlt der Minister, vor einem Besuch einen Test zu machen oder sich testen zu lassen. Offiziell verordnet ist das alles noch nicht. Spahn appelliert aber an die Bürgerinnen und Bürger, es trotzdem zu tun. Österreich geht wegen Corona erneut ab Montag in einen Lockdown und wird im Februar zusätzlich eine Impfpflicht einführen. Das kündigte Bundeskanzler Schallenberg an. Grund ist eine massive vierte Infektionswelle. Die 7-Tages-Inzidenz in Österreich liegt inzwischen bei 1000. Trotz aller Überzeugungsarbeit und aller Kampagnen hätten sich zu wenige Menschen impfen lassen, sagte Schallenberg. Daher werde es ab dem Februar zu einer Impfpflicht kommen. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen. Details dieser Regelungen sollen in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden. Die Zustimmung des Bundesrates zum neuen Infektionsschutzgesetz hat auch Auswirkungen auf Beschäftigte und Arbeitgeber. Ab nächsten Mittwoch müssen Mitarbeiter vor dem Betreten des Unternehmens nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Alternative dazu ist ein aktueller negativer Corona-Test. Laut Bundesarbeitsministerium müssen die Beschäftigten eigenverantwortlich dafür sorgen, dass sie einen entsprechenden 3G-Nachweis vorlegen können. Es gehe darum, Mitarbeiter besser als bisher in den Firmen vor einer Ansteckung zu schützen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen hohen Corona-Zahlen und der Begeisterung für die AfD. Das wird seit längerem vermutet und ist jetzt von einer Studie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt bestätigt worden. Infos dazu von Thomas Bleskin. Ausgangspunkt für die Forscher war die Annahme, dass es in Regionen mit hohem Zuspruch zu Rechtsaußenparteien eine geringere Akzeptanz der Corona-Schutzmaßnahmen gibt und deswegen die Zahlen steigen. Diese Vermutung hat die Statistik nun bestätigt. Um Zufälle auszuschließen, flossen in die Untersuchung insgesamt 48 Faktoren ein, etwa demografische Merkmale oder auch die Infrastruktur, die Lage oder die Gesundheitsversorgung in den jeweiligen Kreisen. Das Ergebnis: In Regionen mit einem hohen AfD-Stimmenanteil war auch der Anstieg der Infektionszahlen in den beiden ersten Corona-Wellen höher als anderswo, sowohl im Osten als auch im Westen. Die Bundesregierung stuft Belgien und den Großteil der Niederlande wegen der stark steigenden Zahlen dort ab Sonntag als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das gab das Robert-Koch-Institut gerade eben bekannt. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, der muss für 10 Tage in Quarantäne. Man kann sich frühestens 5 Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon wieder befreien. Und das waren die Nachrichten mit Marc Weiß. Das Wetter. Es ist meistens bewölkt, vereinzelt regnet es auch leicht und 7 bis 12 Grad sind dazu drin. Morgen ist es ähnlich mild, die Sonnenchancen steigen dann leicht, aber es gibt insgesamt immer wieder noch viele Wolken. Der Sonntag wird dann auch wieder etwas nasser. NRW Verkehr. Die Staus ab 10 Minuten Zeitverlust laut ADAC A3 Frankfurt-Köln zwischen Siebengebirge und Kreuzborn-Siegburg 6 Kilometer, 13 Minuten. A3 Köln-Oberhausen zwischen Köln-Delbrück und Leverkusen-Zentrum 5 Kilometer, 13 Minuten. A4 Köln-Aachen zwischen Kreuz-Gremberg und Köln-Eiffeltor 7 Kilometer. 26 Minuten dazu. A40 Dortmund-Essen zwischen Dortmund-Klei und Bochum-Werne 5 Kilometer, eine halbe Stunde plus. A445 Arnsberg-Hamm zwischen Neheim und Wickede 3 Kilometer, 12 Minuten. Und A555 Bonn-Köln zwischen Wesseling und dem Kreisverkehr Köln-Beintal 5 Kilometer und es dauert 22 Minuten länger. Radio Neandertal am Mittag. Und das Ganze mit Kevin Zimmer. Annalena Baerbock hat den Druck ihres Buches gestoppt. Ihr erinnert euch, da ging es ja um Plagiatsvorwürfe. Das ist jetzt, muss man sagen, schade. Wobei, man kann es ja noch bei Wikipedia nachlesen, alles, was drin steht. Jetzt, wo es nicht mehr gedruckt wird und du hast eins, wird es wahrscheinlich an Wert steigen. Ne? Das kann man abwarten. Man kann sich aber auch einfach in den Geldregen stellen. Das geht meistens schneller. 15.000 Euro gibt es garantiert in einer der nächsten 3 Runden. Jetzt für 50 Cent anrufen, mobil mehr und alle ab 18 dürfen das machen. 01379 36 5000. Viel Glück. Schönen Freitag. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater. Ich glaube, wir haben wirklich die liebevollsten Hörerinnen und Hörer. Radio Neandertal, der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Vor ein paar Tagen hatten wir schon eine Kandidatin hier im Geldregen, die hat wirklich für die komplette Nachbarschaft Plätzchen gebacken. Also nicht nur für die Familie, für sich, sondern auch für die komplette Nachbarschaft. Tanja, gerade eben, ist auch schon in den Weihnachtsvorbereitungen. Sie bastelt Adventskränze und nicht etwa nur für sich und die Familie, nein, für ganz viele Freundinnen und die helfen aber auch mit, muss man sagen. Also, und ich glaube, da ist ein bisschen Dekomaterial drin, denn Tanja hat gerade richtig ordentlich abgeräumt bei uns im Geldregen. 15.000 Euro. Stopp, stopp, stopp, stopp. Okay, stopp haben wir verstanden. Ich mach den Glühwein jetzt halt. Ja, und schrei mal richtig los. Du hast 15.000 Euro jetzt gewonnen. 15.000 Euro! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Ja, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. 15.000 Euro haben wir nochmal hier liegen und die schieben wir in eine Runde weiter, nämlich quasi in eine der nächsten drei Runden. Bewerbt euch für die erste 01379 36 5000, 50 Cent pro Anruf, mobil deutlich mehr und alle ab 18 dürfen mitmachen. Viel Glück. Sinking slow motion, every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. Thankful that I never noticed. Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger. I know that angel used to be the devil on my shoulder, shoulder. My head thinking, where the hell you think you're going? Radio Neandertal. Muss man doch cool finden, oder? Ist es? Ich verstehe nicht die, die ihn nicht cool finden. Oasis. So, muss man gesagt werden. Don't look back in anger. Heute haben die CDU-Ministerpräsidenten im Bundesrat dann doch noch grünes Licht für die neuen Corona-Regeln der Ampelkoalition gegeben, also der wahrscheinlichen Ampelkoalition. Damit kommt bald 3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV die Homeoffice-Pflicht kommt und die Testpflicht für Personal und Besucher in Kliniken und Heimen. Auch Kontakt- und 2G-Beschränkungen sind regional möglich, also kann man alles machen. Aber reicht das? Antworten darauf gab es heute bei der Freitagspressekonferenz des Robert-Koch-Instituts und noch Gesundheitsminister Spahn. Und die hat Thorsten Ortmann für uns angesehen. Infos dazu jetzt im Corona-Update. Radio Neandertal, das Corona-Update. Es ist 10 nach 12. Die Uhr dreht sich weiter in die falsche Richtung. Selbst 2G und eine große Impfkampagne würden nicht mehr reichen, um die vierte Welle zu brechen, so noch Gesundheitsminister Spahn heute. Es bräuchte dazu weitere Kontaktbeschränkungen. Besonders bei Kindern ist die Inzidenz derzeit hoch, sagte RKI-Chef Wieler. Im Alter von 5 bis 14, da liegt die Inzidenz bei über 700. Es geht hier schon lange nicht mehr um einzelne Ausbruchsgeschehen. Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage. Auch die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich weiter zu, mit Folgen für die künftigen Patienten. Jens Spahn. Wir kommen in eine Situation, wo wir wohl auch erstmalig in größerem Umfang werden überregional in Deutschland Patientinnen und Patienten verlegen müssen, möglicherweise auch ins benachbarte Ausland. Die ersten beiden Intensivpatienten aus Bayern sind bereits nach Norditalien verlegt worden. Noch schlimmer trifft es gerade die Österreicher. Die müssen ab Montag wieder in den Lockdown für 20 Tage. Österreichs Kanzler Schallenberg. Aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen. Konsequenz daraus sind überfüllte Intensivstationen und enormes menschliches Leid. Ab Februar gibt es sogar eine Impfpflicht. In Covid-Zeiten lohnt sich auch ein Blick auf die Waage, denn wer zu viele Kilos auf den Rippen hat, hat ein erhöhtes Risiko für schwere Komplikationen bei einer Corona-Infektion. Das belegt die Auswertung neuester Daten, sagt der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft Jens Aberle. Besonders gefährdet sind danach Menschen mit einem Body-Mass-Index von mehr als 30. Corona hat jetzt sogar das Trinkverhalten der Briten verändert. Statt zum traditionellen Pint griffen sie im Lockdown eher zum gepflegten Glas Wein und, das gehört auch zur Wahrheit, zum Schnaps. Anders war der Lockdown mit geschlossenen Pubs für viele wohl nicht auszuhalten. Schönes Wochenende. Jetzt neu bei uns. Glockenbach featuring Clock Clock, Brooklyn. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Neandertal. Oh my God, never felt so good in my life. Oh my, feel like it's the 4th of July. Under the moonlight on the rooftop in the night. In the night. And now it seems like I got it all. But I'm just someone lost in New York. Even though it's a quarter to four, I want more, I want more. Radio Neandertal. Wir spielen die Hits. Darling, don't you close until I hear the beating heart up and missing. Since the night you took my number, I've been counting down the hours and drifting. Some kind of tension running through my mind. Is it feeling I don't want to find? Darling, don't you close until I hear the beating heart up and missing.

is open wide. You'll try to pray, but the jury will decide. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you, objection overruled. Oh, baby. One for the money and the free rises, two for the lie that you denied. All rise, all rise, all rise. Three for the calls you've been making, it's four for the times you've been faking. All rise, all rise, all rise. All rise, all rise. Yo, yo. One for the money and the free rise. It's two for the lie that you denied. All rise, all rise, all rise. Three for the calls you've been making. Ist halb zwei. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Leslie Rademacher, guten Tag. Die Bundesregierung stuft Belgien und den Großteil der Niederlande wegen stark steigender Infektionszahlen von Sonntag an als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das hat das RKI mitgeteilt. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne. Die Zustimmung des Bundesrates zum neuen Infektionsschutzgesetz hat auch Auswirkungen auf Beschäftigte und Arbeitgeber. Ab nächsten Mittwoch müssen Mitarbeiter vor dem Betreten des Unternehmens nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Einzige Alternative dazu ist ein aktueller negativer Corona-Test. Die Inzidenz und die Zahl der akuten Corona-Fälle hier im Kreis Mettmann gehen unterdessen auch weiter hoch. Die Inzidenz liegt heute bei 210 hier bei uns. Der Kreis meldet 1643 akute Fälle. Kreisweit gibt es heute 154 neue Corona-Infektionen. 49 Menschen werden derzeit in einem der Krankenhäuser hier im Kreis wegen Corona behandelt. 7 von ihnen liegen auf der Intensivstation und 3 von ihnen werden invasiv beatmet. Das geht aus den Daten des Intensivregisters hervor. Alle Zahlen im Einzelnen findet ihr immer in den Nachrichten auf radioneandertal.de. Der Hildener Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende wird nicht stattfinden. Er wurde heute abgesagt. Auf den anderen Weihnachtsmärkten im Kreis Mettmann wird, zumindest nach aktuellem Stand, die 2G-Regelung gelten. Für den Wülfrater Herzog Wilhelm Markt war von Anfang an damit geplant worden. Die Organisatoren des Mettmanner Blotschenmarkts hatten zunächst mit 3G geplant, haben sich jetzt aber auch für 2G entschieden. In Heiligenhaus findet das Winterwunderland vor dem Rathaus auch unter 2G statt. Die Angaben zu den Einlassbedingungen sind aber alle noch unter Vorbehalt, denn alle Veranstalter werden sich an die dann aktuellen Vorgaben und Regeln halten. Und das waren die Nachrichten mit Leslie Rademacher. Hier das Wetter bei Radio Neandertal. Heute Nachmittag bleibt es wolkig bis bedeckt im Kreis Mettmann. Vereinzelt kann es auch mal tröpfeln und höher als 10 Grad geht es kaum. Morgen ist es dann bewölkt, zwischendurch aber auch mal sonnig bei bis zu 11 Grad. Am Sonntag regnet es vormittags, danach lassen die Wolken mal ein paar Lücken, das Ganze bei 8 Grad. Und die neue Woche geht nach jetzigem Stand dann spürbar kälter, bei tagsüber 5 Grad los, dazu aber nur wenige Wolken. Das Radio Neandertal Stau-Updates, A3 Richtung Köln, zwischen Dreieck-Langenfeld und Leverkusen-Opladen, 2 Kilometer stocken, 5 Minuten länger dauert. A3 Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Mühlheim und Leverkusen-Zentrum, 3 Kilometer stocken, 8 Minuten. Und Jürgen hat uns einen Blitzer gemeldet in Ratingen-Lindorf auf der Duisburger Straße in Höhe der Grundschule. 30 ist erlaubt. Sometimes I just can't take it. Take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I might kill me.

the scars, make us stronger than who we are. And when the winds come rolling in, they'll hear us sing. Stephanie Heinzmann, Build a House. 20 vor 2, Kevin Zimmer hier, schönen Freitag. Da hast du eine dreispurige Autobahn, ihr kennt das. Ich unterteile immer gerne in ganz rechts fahren alle, die denken, nee, 80 km/h reicht vollkommen. Ich bleib dabei. In der Mitte fahren die, die denken rechts, nee, da fahren ja nur die Golf Plus. Ich bleib lieber hier, aber um Gottes Willen, ich fahre nicht auf den linken Fahrstreifen, der ist Lava. Ich bleib hier lieber in der Mitte und auf dem linken Fahrstreifen fahren dann die BMWs mit 300 und Dauerlichthupe. Leute, ja, es ist vereinfacht dargestellt, ich weiß, klar, aber es ist ähnlich passiert. Stellt euch vor, euch passiert das, was diesem Autofahrer in Werther in Westfalen passiert ist. Der wurde mit Lichthupe weggedrängelt. Dann guckt er rüber ins Auto, sitzt da ein Kind drin. Das ist wirklich wahr. Wie die Polizei nachher feststellte, 11 Jahre. Not. Führerschein konnte er nicht abgeben, hat er ja noch nicht, aber vielleicht das Cat Car. Freitagmittag. Fahrt vorsichtig. Der Mann hat's gut. Der ist schon im Wochenende, der Kollege aus dem landesweiten Geldregenstudio. Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Ja, Thomas Wagner hat Tschüss gesagt. Seht zu, wie er alleine zurechtkommt. Und jetzt sitzt er da. Jürgen Bangert im landesweiten Geldregenstudio. Und er sitzt auf einem Berg aus Geld. Ja, und das gebe ich doch gerne wieder her. Jetzt vielleicht an die Simone. Hallo. Hallöchen. So, du bist mit deinem Rentierschlitten unterwegs, Weihnachtsgeschenke zu organisieren, hast du mir erzählt. Genau so ist es. Wie viel PS hat dein Rentierschlitten? Auch nicht so viel, das kann man gut überschauen. Ein Kleinwagen, Rentierschlitten. Genau so ist es, genau. Ja, aber kann ja gut sein, dass du gleich das Budget für die Weihnachtsgeschenke noch ein bisschen aufstocken kannst. Wen beschenkst du alles? In erster Linie natürlich meinen Sohn und dann natürlich auch meine Eltern und mein Bruder und mein Freund. Da könnten wir ein paar extra Euro gut gebrauchen, oder? Auf jeden Fall. Hol was raus aus dem Geldregen. 300 Euro. Weiter. 500 Euro. Weiter. 700 Euro. Da wünsche ich doch mit 700 extra Euro ein ganz entspanntes Weihnachtsshopping. Ja, super, danke schön. Bitteschön. So, das ging aber jetzt irgendwie ganz locker, mal eben, zack, zack. Ja, aber so kann das gehen hier bei uns im Geldregen. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen länger hier im Regen stehen. Da habe ich ja nichts dagegen. Denn 15.000 Euro garantieren wir euch ohne Blitz in dieser Runde, die jetzt startet, oder in der nächsten Runde. Versucht's doch mal und ruft jetzt an. 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. Die Leitungen sind geöffnet. Die aktuelle Spielrunde läuft. Jetzt noch schnell bewerben. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Pink, what about us? Ja, was ist denn mit uns? Mensch, das ist, soll ich jetzt einen Glühwein trinken oder nicht? Das ist ja, muss ich mal gucken an diesem Wochenende. Ja. Vielleicht eher auch. Nico Santos jetzt bei uns. Hatte gerade Tourabschluss für dieses Jahr in Hamburg. Wir hören ihn mit Would I Lie to You? Kevin Zimmer, tschüss. Shadow in the dark, shadow in the dark. I know what you've been through. Trouble in your heart, trouble in your heart. Where no one's ever been to. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Let me get to you. Every time you're down, lying on the ground, let me lie with you. Let me be around, let me be around. We all got our issues. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Just remember, when the world is crazy. Tell me what I lie to you. Tell me what I lie. And when I see Testbuchen.de. Gesucht, gebucht. Jetzt deutschlandweit schnell und unkompliziert Corona-Tests buchen auf testbuchen.de. Super frisch, super lecker, super günstig. Das Sparwochenende bei Kaufland mit tollen Angeboten. Zum Beispiel marokkanische Mini-Roma-Tomaten. Klasse 1, die 250-Gramm-Packung für nur 59 Cent. Und Kulturheidelbeeren aus Peru. Klasse 1, 300 Gramm für nur 1,99. Nur am Freitag und Samstag. Nur bei Kaufland. Mit einem Los der Deutschen Fernsehlotterie kann jeder Gutes tun und Freude schenken. Warum freust du dich über ein Los, Uwe? Das ist für mich ein sehr schönes Geschenk, weil es mich halt auch dauerhaft begleitet. Jetzt in der Weihnachts-Sonderverlosung. Viele Extra-Chancen wie eine lebenslange Sofortrente oder 10.000 Euro. Schön, nehme ich alles. Gleich losbestellen auf fernsehlotterie.de. Loskauf ab 18. Glücksspiel birgt Risiken. Infos auf bzga.de. So beefig, saftig, doppelt cheesig, lecker. Der Hamburger Royalkäse. Jetzt im Jubiläumsangebot für nur 2,49. Nur bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Tomi, Les Sauces Hollandaise. Verschiedene Sorten, die 250-Milliliter-Packung nur 69 Cent. Und Hokkaido-Kürbis. Je Kilo nur 77 Cent. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Psst, ich bin's, dein schlechtes Gewissen. Ich wollte dich nur mal erinnern, dass alle deine Nachbarn auf dein WLAN zugreifen können. Und dein einziges Online-Passwort ist für jeden Hacker echt eine Beleidigung. 1, 2, 3, 4, also ehrlich. Und übrigens, die halbe Republik kann online deine Bankdaten einsehen. Also geh bitte auf einfachabsichern.de und informier dich, wie du sicher im Netz unterwegs bist, ja? Ich melde mich dann wieder. Schützen Sie sich online. Wir helfen Ihnen dabei auf einfachabsichern.de. BSI, Ihr Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Kind, wie siehst du denn aus? Das ist ja mal ein richtig ordentliches Hemd. Wie gebügelt. Toll! Vorfreue dich auf Weihnachten mit Otto und dem Beko Wärmepumpentrockner mit automatischem Knitterschutz, 8 Kilogramm Fassungsvermögen und Energieeffizienzklasse A++. Skala A++ bis D. Nur 377 Euro. Jetzt in der Otto-App. Hallo. Du siehst mich nicht, weil ich im Radio bin. Und ich sehe dich nicht, weil ich blind bin. Meine Blindheit ist nicht das Problem. Mein Problem ist NON24, eine seltene Erkrankung, die etwa die Hälfte der völlig blinden Menschen ohne Lichtwahrnehmung betrifft. Ich habe Schwierigkeiten, tagsüber wach zu bleiben, weil ich nachts nicht durchschlafen kann. Dadurch bin ich unkonzentriert und kann nicht mithalten. Kommt dir das bekannt vor? Du bist damit nicht alleine. Das ist keine Schlafstörung. Es ist NON24. Erfahre mehr über deine Symptome in Verbindung mit völliger Erblindung. Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 001. Ich investiere jetzt in Aktien. Warum nicht in Autowäsche? Echter Geheimtipp. Hä? Na, als ADAC-Mitglied sparst du an unseren Star-Tankstellen jetzt 1 Euro auf jede Autowäsche. Wirklich? Echt nice hier. Sparen Sie im November mit Ihrer ADAC-Karte 1 Euro auf jede Autowäsche. Star-Tankstellen sind Teil der Ollengroup. Oh, hat es Sie auch erwischt? Ein Atemwegsinfekt. Den packe ich mit der Wurzel. Mit Umkaluabo. Wenn Erkältungsviren auf die Bronchien schlagen, packt Umkaluabo den Infekt mit der Wurzel. Es bekämpft gezielt die Erreger, lindert Symptome und beschleunigt die Heilung. Natürlich pflanzlich. Umkaluabo. Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt hast du die Wahl. Mit den Samsung Super Deals. Hol dir einen Aktions-TV oder eine Aktions-Soundbar und sichere dir bis zu 1.000 Euro Cashback. Oder eine Gratiszugabe wie zum Beispiel das Galaxy S21 Ultra 5G. Nur bis zum 21. November. Alle Aktionsmodelle unter samsung.de/superdeals. Super Bild, super Sound, super Deal. Umkaluabo. Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Jetzt lieber öfter einkaufen und jedes Mal mehr Punkte mitnehmen. 5, 7, 10, 15-fach. Mit den neuen Rewe Payback-Coupons. Einfach den 5-fach Startcoupon in deiner Rewe oder Payback-App aktivieren, einkaufen und sammeln. Rewe, dein Markt. Hey, schon gehört? Bei Vodafone gibt es jetzt das Xiaomi 11T Pro 5G für nur 1 Euro, bereits im Red S-Tarif. Boah, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Und on top bekommst du den Tarifpreis die ersten 6 Monate geschenkt. So sparst du über 570 Euro. Das ist ja mal ein Deal. Nee, das ist der Black Week Deal. Nur bei Vodafone. Together we can. Manchmal braucht es einfach nur Lü, um die französische Lebensfreude zu spüren. Denn Lü steht für köstliche Kekse und Küchlein. Die Nummer 1 Keks- und Kuchenmarke in Frankreich. Hol auch du sie dir nach Hause. Jetzt in deinem Supermarkt. Lü, aus Leidenschaft. Et voilà. 120 Tage nicht rauchen. Und du kannst dir ein tolles Dinner für 2 beim Thailänder leisten. In Thailand. Denn Geld kann mehr als nur verbrennen. Träume erfüllen zum Beispiel. Also, hör auf zu rauchen. Fang an zu leben. Nutze deine Chance.de. So klingt Ihre Komfortzone. Und so. Zwei Antriebe, ein Ziel. Komfort. Die neue C-Klasse, jetzt als Plug-in-Hybrid. Mit über 100 Kilometer elektrischer Reichweite nach WLTP. Ab sofort bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Jetzt bei KFC. 28 Tage, 28 legendäre Chicken-Deals. Bis 29.11. nur in der App und auf kfc.de. Müsst ihr probieren. KFC. Legendär lecker. Hallo, hier ist Jürgen Bangert aus dem landesweiten Geldregenstudio. Simone hat sich mal eben 700 extra Euro zum Shoppen mitgenommen. Ihr könnt das auch und ihr könnt das noch viel besser, denn 15.000 Euro liegen hier in der Luft, in dieser Runde oder in der nächsten Runde. 01379 36 5000 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage. Und jetzt zurück zu den Hits. Radio Neandertal. Es ist 14 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Danny Hoppe. Guten Tag.